insane in the brain. Coked out, insane in the brain. Coked out, insane in the brain. Sie halten mich für vollkommen verrückt. Doch was ist schon normal in einer kranken Welt? Für mich gibt es kein Zurück, wieder in Startposition. Das Schicksal nimmt seinen Lauf und welchen Weg hast du gewählt? In den Nachrichten Berichte von weiterer Eskalation. Und diese turbulenten Zeiten bringen mich immer mehr dazu, das Nitro zu aktivieren auf der Überholspur. Ist Stillstand keine Option und du erntest, was du siehst. Dieses Leben, was ihr lebt, kommt langsam an den Punkt, an dem es euch entgleitet. Ich bereite Pläne vor, wie ich mit dieser Welt umgehe. Eine Anklage, die ich erhebe an diese Spezies Mensch. Ich will, dass sie verbrennt. Heißer Feuerregen über den Köpfen. Heißer Feuerregen aus dem Maul des Drachen. Heißer Feuerregen, die Herrschaft ausgerufen. Heißer Feuerregen wird euch endgültig heimsuchen. Heißer Feuerregen über den Köpfen. Heißer Feuerregen aus dem Maul des Drachen. Heißer Feuerregen, die Herrschaft ausgerufen. Heißer Feuerregen wird euch endgültig heimsuchen. Ein Seraphim, Blick vom Thron des Herrn. Sein Auge glüht, um euch zu verbrennen. Die heiße Kohle schiebt er dir in deinen Mund. Du wolltest Geld, doch dein geliebtes Papier verbrennt im höllischen Abgrund. Wie dein gesamtes Leben nur noch Asche und Staub wird aus Knochen deiner Haut. Meine Geduld ist reichlich, doch mittlerweile auch langsam aufgebraucht. In meinem Inferno aus der Traum. Heißer Feuerregen über den Köpfen. Heißer Feuerregen aus dem Maul des Drachen. Heißer Feuerregen, die Herrschaft ausgerufen. Heißer Feuerregen wird euch endgültig heimsuchen. Heißer Feuerregen über den Köpfen. Heißer Feuerregen aus dem Maul des Drachen. Heißer Feuerregen, die Herrschaft ausgerufen. Heißer Feuerregen wird euch endgültig heimsuchen. Coked out, insane in the brain.